was doch passiert. Ich bin bei dir, wenn ich in deiner Nähe bin, kann dir nichts passieren. Ich sag dir nur eins, du verdienst nicht diesen harten Preis, deine Seele an deinem anderen zu verlieren. Es gibt nichts, das du tun kannst für die Menschen hier, denn Leben oder Leben nehmen, das ist die Devise in dieser Krise. Diese Liebe, die dir genommen wird, ist so eiskalt, wie wenn dein Herz stirbt. Ich weiß ganz genau, wie du dich jetzt fühlst, deine Welt ist so grau. Ich bleib nur noch bei dir, auch wenn ich mein Leben riskier für dich. Ich bleib nur noch bei dir, auch wenn ich mein Leben riskier für dich. Komm in meine Arme und ich halte dich fest, du bist jetzt in Sicherheit und das unverletzt. Gewöhnst dich an mich, hab keine Angst, was dein Vater tat, tu ich nicht. Er war ein böser Mann, doch ich bin ein guter Mensch, der dir helfen kann. Weil du Hilfe brauchst, aus deinen Augen kommen viele Tränchen heraus und du schaust so traurig und hilflos. Wer hilft dir bloß in dieser schlimmen Not? So muss ich was tun, ich helfe dir, mein Kind, denn es geht dir nicht gut. Ich bleib bei dir, auch wenn ich mein Leben riskier für dich. Ich bleib nur noch bei dir, auch wenn ich mein Leben riskier für dich. Du fühlst dich so schmutzig und nicht mehr so rein, als würden seine Hände noch an deinem Körper sein. Das kann ich gut verstehen, wenn du deine Augen schließt, wirst du dein Gesicht sehen. Lass dich lieber beraten, wie du damit umgehen sollst. Die Tage sind schwieriger für dich, immer wirst du dich daran erinnern und ich halte dich fest, gebe dir Trost. Ich weiß, kleines Mädchen, du wünschst ihn dem Tod, doch bleib immer stark, es ist hart, doch vergiss nicht, ich bin da. Ich bleib nur noch bei dir.